Die zentrale Veranstaltung zum 68. Gründungstag der DEVJK fand am 8. September im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran nahmen die führenden Kader der Partei, der Armee und des Staates, wie Kim Jong-nam, Hwang Byung-so und Park Bong-ju, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei und Abgeordneten der obersten Volksversammlung in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Mitarbeiter und Aktivisten der Organe, Fabriken und Betriebe in Pyongyang, die Hinterbliebenen der gefallenen Revolutionäre, die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, die Auslandskoreaner und der Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas teil. Eingeladen wurden dazu die Diplomaten und Militärattachés verschiedener Länder sowie Vertreter internationaler Organisationen in der DEVJK. Der Vorsitzende des Ministerkabinetts der DEVJK Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, hielt ein Referat. Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, so sagte er, gaben der Demokratischen Volksrepublik Korea die mächtige politisch-ideologische, militärische und wirtschaftliche Kraft gegeben, mit der die Republik von Jahrhundert zu Jahrhundert aufblühen kann. Das ist ihr unvergängliches Verdienst. Die beiden Staatsführer betrachteten die Einheit und Geschlossenheit als das Fundament des Sozialismus koreanischer Prägung und als das Hab und Pfand des Aufbaus des starken Staates, stärkten allseitig die subjektiven Kräfte der Revolution, festigten die politisch-ideologische Position der Republik, stellten während der ganzen Führung der Revolution das Militärwesen vor alle anderen Staatsangelegenheiten, konzentrierten alle Kräfte auf die Verstärkung der Landesverteidigung und entwickelten somit die Volksarmee zur unbesiegbaren revolutionären Streitmacht von Bergdosan und die Republik zu einer Militärmacht von Weltniveau. Sie seien in der Wiedervereinigung des Landes den größten Patriotismus, gaben bis zum Ende ihres revolutionären Lebens für die koreanische Einheit alles hin und leisteten durch aktive auswärtige Tätigkeiten zur Erfüllung der Souveränität der Welt unsterblichen Beitrag. Die DEVJK begrüßt heute unter der Führung des Genossen Kim Jong-un die höchste Blütezeit beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates. Die Armee und Bevölkerung der DEVJK, die mit Kim Jong-un an der Spitze der Revolution zum Gipfel des starken sozialistischen Staates stürmisch vorwärts schreiten, können durch nichts aufgehalten werden.